Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Und Nietzsche weinte. Mit diesem Roman kamen Kerngedanken aus Psychoanalyse und Existenzialismus unter das lesende Volk. Und der Bestseller hat seinen Autor, den amerikanischen Psychiater Irvin Yalom, auf einen Schlag bekannt gemacht. Justina Schreiber über den Therapeuten und Schriftsteller. Ein schwieriger Patient, dieser Professor Nietzsche. Ihn plagen heftige Kopfschmerzen und vermutlich Selbstmordgedanken. Doch über seine Verzweiflung will er mit dem einfühlsamen Arzt Josef Breuer nicht sprechen. Stattdessen unterstellt er dem Therapeuten, von Selbstliebe getrieben zu sein. Von dem Wunsch, Macht über ihn, den schwachen, leidenden Menschen zu gewinnen. Und Breuer, der Arzt, fängt an, sich selbst zu hinterfragen. Sollten seine Motive tatsächlich derartig egoistisch sein? Oder baut der Patient nur eine Hürde nach der nächsten auf, um niemanden an sich heranzulassen? Wie kann er ihm trotzdem helfen? Aha, so kann man das also darstellen. Roswitha Schröter war begeistert, als der Roman Und Nietzsche weinte von Irvin David Yalom 1994 auf Deutsch herauskam. Sie freute sich über die Art und Weise, wie er Psychotherapie vermittelt hat, für ein breites Publikum. Das Buch des amerikanischen Psychiaters, das eine seelische Behandlung facettenreich beschreibt, gefiel Millionen von Lesern. Die Psychoanalytikerin empfand den Erfolg des Bestsellers als Ritterschlag für ihr Gewerbe. Unsere Kunst der Psychotherapie ist ja immer noch auch in manchen Teilen der Bevölkerung nicht so anerkannt, beziehungsweise viele Leute fürchten sich immer noch und haben immer noch Vorurteile. Und die Begeisterung darüber, dass der Leser, auch wenn er vielleicht vorher von Psychotherapie nichts wusste oder kannte oder auch möglicherweise Vorurteile hatte, dass er dann begeistert ist. Und das war es schon bei mir auch. Und dann natürlich die philosophischen Aspekte, die darin versteckt waren. Irvin Yalom schreibt sein in Deutschland bekanntestes Buch mit gut 60 Jahren. Es ist auch eine Auseinandersetzung mit den Ideen, die seine Arbeit als Psychiater grundlegend beeinflusst haben. Ich liebe Nietzsches Werke. Er hat viel zur Psychiatrie beigetragen und ich halte ihn für einen wichtigen Denker. Deshalb dachte ich, es wäre interessant zu sehen, welche Rolle er in den Anfängen der Psychotherapie hätte spielen können. Und Nietzsche weinte war nicht der erste Roman, den der Psychiater verfasste. Irvin Yalom begann schon 1970, die engen stilistischen Grenzen akademischer Publikation zu verlassen. Sein damals veröffentlichtes Fachbuch über Gruppentherapie enthält viele kurze Erzählungen, die Problemfälle exemplarisch veranschaulichen. Studenten nehmen viel trockene Theorie in Kauf, wenn ab und zu eine Geschichte vorkommt. So begann ich, Lehrgeschichten zu schreiben. Auch wenn ich Vorträge halte, lasse ich oft Erzählungen einfließen. Geschichten schaffen eigene Welten. Der 1931 geborene Irvin David Yalom wuchs als Außenseiter in einem Washingtoner Ghetto auf. Seine Eltern, emigrierte russische Juden, betrieben einen Lebensmittelladen. Um von den anderen Kindern nicht verprügelt zu werden, zog sich der kleine Junge ins stille Kämmerlein zurück. Damals habe ich viel Lebenssinn im Lesen gefunden. Ich habe immer einen Roman gelesen. Ich hatte in dieser frühen Zeit das Gefühl, dass einen Roman zu schreiben das Allerbeste sei, was ein Mensch tun könnte. Als ich mich dann beruflich als Mediziner und Psychiater etablierte, wollte ich im Hinterkopf immer auch ein Schriftsteller sein. Yalom studierte in Washington und Boston Medizin. Als er 1968 an der Stanford-Universität in Palo Alto eine Professur für Psychiatrie erhielt, gewann er den Freiraum, eigene Wege zu gehen. So entstanden seine zwischen Fiktion und Dokumentation, Unterhaltung und Wissensvermittlung meandernden Publikationen. Das ist das amerikanische Storytelling und ich meine, das hat schon auch viel an Verseichtung. Und doch ist es genau die vital wirkende Fabulierlust, die Jaloms Bücher auch für Fachleute wie die Psychologin Roswitha Schröter attraktiv macht. Als Romangeschichte mit den ganzen vielen Facetten, die halt in so einem Roman vorkommen, dass es da viel lebendiger ist als wie bei uns in der Psychotherapie, wo man ja sich verständigt halt über theoretische Vorträge und über Fallgeschichten. Und da kann es nie so bunt und ausführlich sein, wie die eigentliche Lebensgeschichte, der Roman, den eigentlich jede einzelne Therapie darstellt. Jede einzelne Therapie ist ein Roman, ist ein Drama von größtem Interesse. Und Nietzsche weinte, spielt um 1882 in Wien. Der Roman erzählt, wie die Existenzphilosophie Friedrich Nietzsches die Erfindung der Psychoanalyse beflügelt haben könnte. In der historischen Realität sind sich der Arzt Josef Breuer und Nietzsche allerdings nie begegnet. Aber wenn sich die Geschichte nur ein wenig an ihren Rändern gekrümmt hätte, hätte Nietzsche Breuer treffen können. Also krümmte Erwin Jalom die Geschichte ein wenig. Der schriftstellende Psychiater erzählt 2017 in einem Interview, noch viel lieber hätte er Nietzsche mit dem berühmten Vater der Psychoanalyse konfrontiert. Ich hätte sehr gerne Nietzsche auf Freud treffen lassen. Aber Sigmund Freud war selbst für eine fiktive Begegnung schlicht zu jung. Um 1882, als sich Nietzsche tatsächlich in einer schweren Lebenskrise befand, studierte Freud noch an der Wiener Universität. Deshalb wählte Jalom Freuds Mentor Josef Breuer als Gesprächspartner des Philosophen. Ich konnte die Realität nicht ganz ignorieren. Ein kniffliger Punkt war, dass Nietzsche viel Stolz besaß und fast jedem misstraute. Er hätte nie einem Therapeuten sein Innenleben anvertraut, obwohl Breuer sich redlich bemühte. Da kam mir die Idee, dass Breuer den Spieß umdrehen und Nietzsche um Hilfe bitten könnte. Er könnte vorgeben, ihn als Therapeuten zu benötigen. So ergab sich ein Rollentausch. Das war ein wunderbarer Moment für mich als Autor. Der Rollentausch bzw. eine verflachte Hierarchie im Verhältnis zwischen Patienten und Therapeut ist auch in der klinischen Praxis ein zentrales Anliegen Jaloms. Die Psychologin Roswitha Schröter beschreibt den nonkonformistischen Ansatz des amerikanischen Psychiaters so. Dass Therapie immer ein gemeinsamer Entwicklungsprozess ist, aus dem wir Therapeuten immer auch uns mit weiterentwickeln können und müssen. Und dass also jede Therapie ein einzigartiges Unterfangen ist, eine Reise. Breuer, der Arzt, dient sich dem Patienten Nietzsche als Schüler in Sachen Selbsterkundung an. Und der Philosoph weist ihn darauf hin, wo und wie er gewissen Wahrheiten aus dem Weg geht. Im Gegenzug versucht der Arzt, den verkopften Intellektuellen zu menschlicher Anteilnahme zu bewegen. Zwei Männer ringen um ehrlichen Kontakt. Jalom, der bis 1994 in Stanford lehrte, fordert, dass sich Psychotherapie immer der allgemeinmenschlichen Lebensbedingungen bewusst ist. Wir sind alle in den gleichen Existenzbedingungen und wir sind alle unter den gleichen Leidensbedingungen, der eine mehr, der andere weniger, aber die Themen, die gehen uns beide an und nie ist jetzt der Therapeut derjenige, der alles weiß und weiß, wie ein gelingendes Leben aussieht, sondern auch Reisender, Suchender und Gefangener und auch Leidender. Sein, um zu werden. Jalom stellte die philosophischen Hintergründe seiner therapeutischen Methode, eine Art Psychosophie, bereits 1980 in einem Fachbuch vor. Der Titel der 1989 publizierten deutschen Übersetzung lautet »Existenzielle Psychotherapie«. Ein Buch, das versucht, die existenzialistischen Denker in die Praxis der Psychotherapie zu integrieren. Gott ist tot. Friedrich Nietzsche hatte die Idee einer absoluten Instanz radikal über Bord geworfen. Auch andere Denker, wie der Philosoph Jean-Paul Sartre, erklärten die pure Existenz zum Angelpunkt aller Fragestellungen. Jalom führt in 4 Punkten aus, was es für die Psychotherapie bedeutet, wenn man ihr die Prämisse zugrunde legte. Dass unser psychisches Leben oder unsere psychischen Probleme immer ganz wesentlich mitbestimmt werden von den existenziellen Grundfragen, die ja jeden Menschen angehen. Und das ist halt erstens die grundsätzliche Sinnlosigkeit des Lebens. Ebenso zweitens die Geworfenheit des Menschen und die ganz große Tatsache, dass wir halt sterben müssen, der Tod, also die Sterblichkeit. Und drittens die Isolation, dass wir eigentlich alleine geboren werden, alleine sterben. Und deshalb gibt es viertens die Verdammtheit zur Freiheit. Das ist einer dieser wichtigen existenziellen Faktoren. Die Idee der Freiheit, die Möglichkeit zu haben, seine eigene Welt zu erschaffen. Und aus diesen Grundexistenzbedingungen des menschlichen Daseins, also in der Auseinandersetzung mit diesen Bedingungen, ergeben sich dann die Fragen, die dann praktisch in verschiedenen Schulen der Psychotherapie halt vergessen wurden. Oder wenig betont, wenig vermittelt und isoliert gesehen wurden. Auf die eine oder andere Art sind also existenzialistische Gedanken und einige ihrer Vertreter, wie etwa auch Jean-Paul Sartre oder der antike Philosoph Epikur, sehr wichtig für mein Denken und Schreiben gewesen. Yalom greift gern auf französisch-deutsche Traditionen oder die Antike zurück. Kein Wunder, dass seine Romane vor allem in Europa begeistert aufgenommen wurden. Es hat sich gezeigt, dass die Europäer meine Romane mehr wertschätzen und viel tiefer darüber nachdenken als die Menschen in den USA. Yalom ist ein amerikanischer Reimport. Yalom prägte eine ganze Generation von bildungsbürgerlichen Lesern. Er ist der Autor, der Friedrich Nietzsche weinen ließ. Ein kleiner Therapieerfolg seines Protagonisten Josef Breuer. Auch dem niederländischen Philosophen Baruch de Spinoza und dem deutschen Denker Arthur Schopenhauer widmete der amerikanische Psychiater psychologische Romane. Ich schrieb den Schopenhauer-Roman auch als Lehrroman über Gruppentherapie. Wenn es einen Menschen gab, der Gruppentherapie gebraucht hätte, dann wäre das sicherlich Schopenhauer gewesen. Seine zwischenmenschlichen Beziehungen waren desaströs. Er vertraute niemanden. Er hörte auf niemanden. Er war extrem isoliert bis zum Ende seines Lebens. Nicht einmal seine Mutter sprach mit ihm. Yalom kämpfte gegen den Strich. Er opponierte in Theorie und Praxis gegen die beschleunigten Verfahren der amerikanischen Verhaltenstherapie, die sich auf Symptome fokussiert. Aber er richtete sich auch gegen die orthodoxe Psychoanalyse, sagt Roswitha Schröter, die in München einen Verein für existenzielle Psychotherapie mitbegründet hat. Also da war er schon ein Vorkämpfer, das muss man schon sagen, ja. Mein Gefühl ist, dass Freuds Methode der Psychotherapie einen kapitalen Fehler in sich trug, indem er die Wichtigkeit der Beziehung herunterspielte, der echten Beziehung zwischen Patienten und Therapeut. Sigmund Freud nahm an, dass die Ursache neurotischen Verhaltens innerpsychischer Natur sei. Da rang das Es mit dem Über-Ich. Und indem man die Konflikte bewusst machte, ließen sie sich handhaben. Eine komplizierte Sache, die das Problem der Deutungshoheit aufwarf. Wie konnte ein anderer wissen, was die eigenen Träume aussagten? Deshalb predigte man lange die therapeutische Askese, also die Zurückhaltung des Analytikers. Doch wie entwickelt sich ein Patient menschlich weiter, fragte Yalom, wenn sein Gegenüber, der Psychoanalytiker, vor allem schweigt oder ihn nur widerspiegelt? Ich denke, die herkömmliche Art von weißer Wandtherapie ist ein Fehler. Wenn es angebracht scheint, offenbare ich Dinge über mich selbst. Wenn der Patient mir Fragen stellt, ob ich verheiratet bin oder Kinder habe, natürlich antworte ich hierauf. Ich versuche, als echte Person mit dem Patienten in Verbindung zu treten. Erwin Yalom gilt als Vertreter eines intersubjektiven Ansatzes in der Psychotherapie. Die in den 1970er Jahren aufblühende Schule propagierte, dass Patienten in der Therapie nährende Beziehungen erleben müssen, damit sie deren Bedeutung für das eigene Leben erkennen. Der Therapeut sollte sich deshalb im Kontakt immer auch öffnen. Yalom verlangt, so die Psychotherapeutin Roswitha Schröter, dass der Therapeut emotionales Engagement für den Patienten hat, dass es auf einer intensiven Einfühlung basiert, dass also der Patient das Wichtigste ist in dem Moment, wo er da ist, und dass der Patient eben nicht als Objekt betrachtet wird, sondern als Mensch, mit dem sich für den Zeitraum der Behandlung eine individuelle zwischenmenschliche Beziehung entwickelt. Jede Therapie ist etwas anderes. Man kann nicht eine Methode anwenden, also auf alle Patienten, sondern für jeden Patienten muss man eine eigene Therapie kreieren. Die Individualität der handelnden Subjekte steht im Fokus. Aber der Therapeut darf die eigene Selbstoffenbarung, wie Yalom es nennt, nie übertreiben. Es bleibt eine Gratwanderung. In jeder Therapiestunde suche ich Momente, in denen ich unsere Beziehung, die Beziehung zwischen mir und dem Patienten, thematisieren kann. Ich sage häufig Dinge wie: Wie geht es uns heute, Ihnen und mir? Wie war es in den letzten Minuten? Ich hatte das Gefühl, dass wir uns nicht so nah sind oder nicht mehr so gut zusammenarbeiten wie zu Beginn der Sitzung. Haben Sie das auch bemerkt? Was ist passiert? Ich spreche immer über das Hier und Jetzt. Zu Beginn der 1970er Jahre wagt Irvin Yalom ein ungewöhnliches Experiment. Der damals 40-jährige Psychiater kommt mit einer schriftstellerisch begabten Patientin, die unter Schreibblockaden leidet, nicht so recht vorwärts. Deshalb bittet er Ginny, so das Pseudonym der jungen Frau, Berichte über ihre Therapiestunden zu verfassen. Sie folgt dem Auftrag gerne. Schließlich hält sie große Stücke auf ihren Therapeuten. Yalom wirkt authentisch. Er spricht ohne den sonst unter Psychiatern offenbar üblichen Weihnachtsmann-Ton mit ihr, wie Ginny notiert. Auch Yalom schreibt möglichst ehrlich nieder, wie er die Sitzungen mit der jungen Frau erlebt. So fragt er sich zum Beispiel, ob er versucht, sie zu beeindrucken, um sie in sich verliebt zu machen. Und dann haben sie es zusammengefügt und zum Schluss veröffentlicht und gesehen, dass das also total unterschiedlich war. Als hätten Patientin und Arzt völlig andere Situationen erfahren, während sie sich im Dialog befanden. Die Sichtweise der einen Seite ist eben nur die halbe Wahrheit. Die doppelt erzählte Chronik der Therapie erscheint 1974 unter dem Titel Every Day Gets a Little Closer – Jeden Tag ein bisschen näher. Und das hat mir auch so gut gefallen, weil ich das auch immer so gerne gemacht hätte, was ja in der Fachwelt überhaupt nicht üblich ist, nämlich Falldarstellungen zusammen mit der Patientin. Sie erzählt aus ihrer Perspektive, ich erzähle aus meiner Perspektive oder überhaupt die Patienten erzählen ihre eigene Geschichte. Was auch dem strengen diagnostischen oder be- und eigentlich oft verurteilenden System, in dem wir halt da drin stecken, also was dem total widerspricht. Was das Buch ebenfalls zeigt, es half Ginny, der Patientin, nicht viel weiter, dass ihr Therapeut die professionelle Maske etwas lüpfte. Aber es schadete ihr wohl auch nicht. Für Yalom jedoch markierte die Episode einen biografischen Wendepunkt. Die erzählerische Form der Publikation ermutigte den Psychiater, nicht nur Fachbücher, sondern auch Romane zu verfassen. Sein Kindheitstraum erfüllte sich. Er war nun Schriftsteller. Ich habe nie Schreibunterricht genommen. Ich habe mich nie mit Romantheorie befasst. Ich habe auch nie ein Konzept für einen meiner Romane gemacht. Ich ließ die Dinge sich einfach in meinem Geist entwickeln. Ich habe das Gefühl, dass ich mich auf dem Weg selbst erfunden habe. 2017 erscheinen Yaloms Memoiren auf Deutsch. Wie man wird, was man ist, lautet der Titel. In dem mehr als 400 Seiten starken Buch nimmt die lebenslang erprobte Selbsterfindung manchmal Züge selbstzufriedener Selbstdarstellung an. Die breit ausgeführten Erinnerungen an Begegnungen mit wichtigen Psychiatern oder die herrlichen Griechenlandaufenthalte mit Ehefrau Marilyn wirken, als solle detailgetreu rekonstruiert werden, wie Leben gelingen kann. Doch wer weiß schon, was den über 80-jährigen Psychotherapeuten bewegt hat, als er seine Autobiografie verfasste. I think it's therapeutic for myself, although at the same time I feel uneasy about having revealed so much about myself. Ich denke, es war therapeutisch für mich selbst. Gleichzeitig fühle ich mich unwohl, so viel über mich selbst offenbart zu haben. Auch die Beziehung des Selbst zum reflektierenden Ich birgt eben Chancen und Fallstricke. Irvin Yalom, der schriftstellende Therapeut, erzählt bis zuletzt von den kleinen wie großen Dramen, die seelische Erkundungsreisen bereithalten. Das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Justina Schreiber erzählte die Geschichte von Irvin Yalom, Schriftsteller und Therapeut. Regie Irene Schuck. Technik Winfried Messmer. Es sprachen Katja Amberger und Wolfgang Pregler. Redaktion Susanne Pölchau.